Esst nun von dem, was ihr erbeutet habt, als etwas Erlaubtes und Gutes, und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig.